Wann hast du sie zuletzt gesehen? Ich war soeben bei ihnen. Und du hast sie seit damals nicht mehr gesehen? Sage mir bitte, wo treibst du dich herum? Ich bin schon dreimal bei dir gewesen. Deine Mutter ist seit gestern ernstlich erkrankt. Sie wollte unbedingt zu dir gehen. Avdotja Romanowna versuchte sie davon abzuhalten, doch sie wollte nichts hören. Wenn er krank ist, sagte sie, wenn sein Geist gestört ist, wer soll ihm dann helfen, wenn nicht die eigene Mutter? So kamen wir alle hierher, denn wir konnten sie doch nicht allein gehen lassen. Bis zu deiner Tür haben wir sie gebeten, sich zu beruhigen. Wir traten in dein Zimmer, du aber warst nicht da. Hier auf diesem Platz hat sie gesessen. Sie saß über 10 Minuten, wir standen bei ihr, schwiegen. Dann stand sie auf und sagte, wenn er ausgeht, so ist er gesund und hat die Mutter bloß vergessen. Es ist unpassend und eine Schande für eine Mutter, weiter noch an der Schwelle zu stehen und um Liebe wie um ein Almosen zu betteln. Sie kehrte nach Hause zurück, musste sich zu Bett legen und liegt jetzt im Fieber. Ich sehe, sagte sie, für sein Mädchen hat er Zeit. Sie meint, dass Sofia Semjonowna deine Braut oder deine Geliebte ist, was weiß ich. Ich ging sofort zu Sofia Semjonowna, denn ich wollte alles erfahren. Ich komme hin und sehe, ein Sarg steht dort. Die Kinder weinen. Sofia Semjonowna probiert ihnen Trauerkleider an, du aber bist nicht da. Ich sah das alles an, entschuldigte mich und ging fort und habe Avdotja Romanowna alles erzählt. Alles ist Unsinn und es steckt keineswegs dein Mädchen dahinter. Also ist es demnach wohl der Wahnsinn bei dir. Aber jetzt sitzt du hier und frisst gekochtes Rindfleisch, als hättest du 3 Tage nichts gegessen. Allerdings pflegen ja Wahnsinnige auch zu futtern. Aber wenn du auch kein Wort mit mir gesprochen hast, wahnsinnig bist du nicht, das kann ich beschwören. Also hol euch alle der Teufel. Es steckt etwas dahinter. Es gibt irgendein Geheimnis. Doch ich habe keine Lust, mir über eure Geheimnisse den Kopf zu zerbrechen. Ich bin bloß gekommen, mir Luft zu machen. Schloss er und stand auf. Meine Meinung zu sagen. Und nun weiß ich, was ich zu tun habe. Was willst du denn jetzt tun? Was geht es dich an, was ich jetzt tun werde? Pass auf, du wirst zu trinken anfangen. Woher weißt du das? Das ist leicht zu erraten. Rasumichin schwieg eine Weile. Du warst immer ein sehr vernünftiger Mensch und niemals warst du verrückt, bemerkte er plötzlich voll Eifer. Das stimmt. Ich werde zu trinken anfangen. Leb wohl. Und er schickte sich an zu gehen.